Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 472 Kostbarkeiten. Ja, so kostbar ungefähr wie dieser eiskalte Kakao, der neben mir steht. Ja, genau, mit einem Eiswürfel drin. Ja, geschüttelt, nicht gerührt. Ja, ganz ernsthaft, ja. Ich habe nämlich gerade eben eine super Methode entdeckt. Ja, das ist doch voll nervig, wenn man Kakao da reinmacht in die Milch, ja, und verrührt es, ja, und das löst sich nicht richtig, ja, beim Sommer will man ja den Kakao nicht heiß machen, also, ne, haben immer diese Augen da drüben, nein, Becher nehmen, mit Deckel abdichten und kräftig schütteln und trinken, geschüttelt, nicht gerührt, ein echter James Bond Kakao. Ja, genau. James Bond. So sieht's aus. In Japan allerdings, das wird ein Thema sein 2020, ja. Da gibt's ganz andere Sachen als Kakao, ja. Das war auch dann das einzige Thema, unglaublich. Ich komme auch gar schon mal dazu. Honor ist natürlich auch wieder in den News vertreten, ganz klar. Aber auch andere Firmen, von denen ihr vielleicht schon lange nichts mehr gehört habt. Die Community war diese Woche relativ ruhig. Ich kann es ja verstehen, bei mir ging nichts mehr. Ja. Die Hitze, also LMAA-Hitze. Ja. Wow. Und natürlich die App der Woche. Ein Spiel, so viel darf ich schon mal verraten. So. In Japan 2020 werden die Medaillen aus alten Smartphones sein. So sieht's aus. Seit geraumer Zeit sammelt Japan bei den hauptsächlich in den Geschäften von NTT Docomo, das ist ein Netzbetreiber in Japan, Handys, um eben daraus, aus diesen Metallen, die da drin sind, Edelmetallen, eben die Goldmedaillen, Silbermedaillen und Bronzemedaillen zu machen. Und das ist gelungen. Damit zeigt natürlich auch hier Tokio 2020 Japan, dass eben hier ein Bewusstsein eingeflossen ist. Das ist ein schönes Zeichen. Das ist zwar nicht das erste Mal, dass sowas gemacht wurde. 2010 hat man in Vancouver ebenfalls aus alten TV-Geräten, Computer und Keyboards damals Medaillen gemacht. In Japan hauptsächlich eben aus den Handys. Das war auch ein großer Erfolg hinsichtlich des Recyclings an sich, denn bewusst haben die Leute eben diese Handys nicht einfach weggeworfen, sondern dann auch abgegeben und so konnten eben diese Materialien zurückgewonnen werden. 70,5 Pfund, amerikanische Pfund sind das, glaube ich, Gold, 7716 Pfund Silber und 4850 Pfund Bronze wurden von diesen Geräten entnommen und eben verarbeitet. Ist das denn der Wahnsinn? Insgesamt waren es 80.000 Tonnen von diesen Small Electronics. Ja, zum Schluss kamen auch noch ein paar andere kleine Elektronikgeräte dazu. Also ist nicht alles 100% auf Smartphones, aber der allergrößte Teil davon. Ist wirklich eine wahnsinnige Geschichte, meiner Meinung nach. Ich freue mich auch schon auf die Olympischen Spiele 2020. Ich hoffe, dass die nicht wieder irgendwie durch politischen Hickhack irgendwie zunichte gemacht werden, wie die letzten Olympischen Spiele. Das war eine Farce, meiner Meinung nach. Also Sommerspiele, es war eine Farce meiner Meinung nach und deswegen konnte ich das auch nicht genießen. Hoffen wir, dass es. Ich habe meinerseits die letzten Sommerspiele boykottiert und ich hoffe sehr, dass ich das nicht auch bei Tokio 2020 machen muss, denn das könnte wirklich die Olympiade des Jahrhunderts werden. Ich glaube nicht, dass wir da was Großartigeres sehen werden in den kommenden Jahrzehnten. Darauf kann man sich schon mal gefasst machen. Bin sehr gespannt drauf. Und ja, unglaublich. Hat eigentlich gar nichts direkt mit Android-Geräten zu tun, oder? Naja, nicht ganz so, weil NTT Docomo ist natürlich in Japan auch ein großer Vertreiber von Android-Smartphones. Und somit muss man sagen, dass in diesen Goldmedaillen, könnt ihr euch dann merken, in diesen Medaillen, ja, Gold, Silber, Bronze, immer wenn die vergeben werden, haben die Athleten ein Stück aus Android-Geräten um den Hals hängen. Ja? Ich finde, das ist ein sehr, sehr interessanter Gedanke und faszinierend, meiner Meinung nach. Ja? Naja. So, ich ziehe mit dem Tempo heute ein bisschen an, weil, Leute, es ist, ich sag's euch, es ist 19 Uhr. Und ich weiß auch nicht, was da los war. Es hat erst ausgesehen, als ob ich bald fertig bin mit der Netcast, schon gegen Mittag. Aber dann ging es los. Die Suche nach der App der Woche war so ziemlich das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe. Und das kommt davon, wenn man die Woche über eigentlich keine neuen Apps ausprobiert, weil man mit den alten Apps noch beschäftigt wird. Ich könnte jetzt zum x-ten Mal in Folge Pokémon Go als App der Woche machen, ja, weil das ist die hauptgenutzte App der Woche bei mir, ja, also mit Abstand. Und auch das Dr. Mario. Ja, das ist eigentlich, mehr habe ich eigentlich nicht gemacht die Woche über. Das ist ja kein Wunder, so heiß und dann wird höchstens noch ein bisschen gespielt am Smartphone. Das war's. Viel zu heiß für die PS4 anzuschalten, ja. Aber ja, deswegen, ehrlich gesagt, ich bin entsetzt. Ich war noch nie so durcheinander und verrückt. Vielleicht hätte ich auch nicht auf Twitter gehen sollen. Ich habe in der Rios Wochensicht schon gesagt, 5 Minuten Twitter und der Tag ist im Eimer. Ja. Also tut euch das nicht an. Ich bin ja nicht so, so social-affin, sage ich mal. Ja. Wir können eigentlich die sozialen Netzwerke einen Buckel runterrutschen. ich habe mir auch mal die neue App angeguckt oder die neue Ausgabe von der Honor Club 2.0 App. Ja, ja, genau, eine Honor Club App. Gibt es tatsächlich für eben Benutzer von den Honor Geräten und die ist jetzt ganz neu designt worden, wenn man so will. Was ist das? Naja, ihr könnt euch schon vielleicht schon vorstellen, was das sein könnte. Und zwar geht es darum, dass man eben eine Community aufbaut oder die haben die Community schon aufgebaut rund um Honor-Geräte und da kann man sich auch Infos holen. Viele, viele Wallpapers sind damit drin, auch Bilder, ganz normal Bilder, die eben die Leute dort einstellen, die quatschen miteinander, es gibt eine Kommentarfunktion, eigentlich eine ganz schöne Geschichte, wenn man eben mit anderen Honor-Usern hier Kontakt knüpfen will, beziehungsweise eben chatten will oder hier kommentieren will und so weiter, das alles ist eben möglich und bisher war eben das Aussehen der App etwas, naja, rudimentär, antiquiert, möchte ich fast sagen. Ja. Oh, ein Schluck kalter Kakao. Und hier jetzt wurde es deutlich aufgewertet. Hat ein viel moderneres Aussehen. Ja. Ich hab kurz mal reingeguckt, aber dann auch gleich wieder gelöscht, weil nö, ne, also muss ich nicht haben, weil ich eben nicht so Social Fan bin. Aber wenn ihr eben gerne Leute sucht, Kontakte sucht mit anderen Honor-Nutzern, weltweit übrigens, dann könnt ihr das in dieser App super gut machen. Ja, das Asus Republic of Gamers 2 Phone ist jetzt offiziell. So sieht's aus mit wahnsinnigen Leistungsdaten. Ich habe ja schon einiges gesagt davon. Das waren aber Gerüchte. Jetzt sind die offiziellen Daten rausgekommen, denn das Handy wurde veröffentlicht und kommt mit einem 6,59 Zoll AMOLED-Screen. Ja, mit FHD Plus Auflösung, das heißt 2340 x 1080 Bildpunkte, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz mit 1 Millisekunde Response-Zeit, Wahnsinn, 10-Bit HDR-Display. Oh, da kriegt man ja Tränen in die Augen. Und Snapdragon 855 Plus mit Adreno 640 GPU. Hier kommt eben die übertaktete Version vom 855 rein. Wie das sich auf den Akku auswirkt, wird man noch sehen dann. Es gibt Versionen bis zu 12 GB Hauptspeicher mit LPDDR4X RAM und Storage gibt es Versionen bis zu 512 GB RAM und UFS 3.0 Storage. 48 Megapixel Kamera runden das Ganze ab, zusammen mit einer 13 Megapixel Zweitlinse mit Ultra Wide Angel oder einem Weitwinkel Objektiv eben, genau. Wow, hey, also jetzt habe ich aber die endgültige Definition von Denglisch erfunden. die Front-Facing-Kamera ist bei 24 Megapixel auch wohl dann sehr beliebt bei den Selfie-Jägern. Gut, den Rest schenke ich mir, ist eigentlich ziemlicher Standard soweit. In-Display Fingerprint-Reader, ja, so auf Deutsch, also im Bildschirm ist ein Fingerabdrucks-Lesegerät eingebaut. Yay! was haben wir noch? Ja, Bluetooth 5.0, AptX und AptX HD. NFC ist natürlich auch drin. Das ist, glaube ich, obligatorisch bei dieser Klasse von Gerät. 240 Gramm, 6000 mAh Akku, Audio, Klinkensteckeranschluss vorhanden. Ist für die Gamer vielleicht sehr interessant. Hypercharge integriert USB-C ist natürlich auch obligatorisch hier. Und Dual Front Facing Stereo Speakers, das heißt Stereo-Lautsprecher, ja, nach vorne gerichtet, cool. Tja, so sieht's aus. Also, man hat hier doch einiges aufgefahren. Das ist ja, muss ich schon sagen, ziemlicher Wahnsinn. Ja. Allerdings, es ist noch nicht klar, wann es jetzt tatsächlich auf den Markt kommt. Ja, man hat einen, oder man macht eine Pressekonferenz bei der IFA 2019 im September und dort wird man dann mehr erfahren. Gut, die Firma ist mal ein anderer Weg gegangen, hat die technischen Daten rausgehauen, ist verfügbar prinzipiell, aber in Europa wird es eben erstmal nicht, oder ist es erstmal noch nicht draußen und da wird man dann mehr erfahren. Auch die Preise werden interessant sein. Das alles, was ich natürlich hier gesagt habe, das ist alles super toll, nützt aber alles nichts, wenn die Preise jenseits von Gut und Böse liegen. Mal sehen, Asus ist ja normalerweise von den Preisen eher ziemlich gut. Von daher bleibt die Hoffnung natürlich bestehen. Wenn dem so ist, ist es natürlich genial. Google zahlt $5 pro Nase, pro Gesicht. Ja, denn Google baut einen Konkurrenten zu diesem Face ID auf. Ja, Apple hat ja dieses Face ID und ich weiß nicht, das hat man einfach versäumt hier im Android-Bereich, ne? Da vielleicht dem einen schicken Namen zu geben. Dort heißt es einfach nur, Face Unlock oder sowas, also ohne Fantasienamen, ne? Und dann ist es natürlich nicht cool, ne? Und Apple hat Face ID gemacht. So, und jetzt macht Google da auch sowas. Natürlich nur fürs Pixel 4. Wen interessiert das denn noch? Aber okay, gut. Jedenfalls spricht die Leute auf der Straße Google an. Nein, Entschuldigung. Spricht Google auf der Straße die Leute an. Eieiei. Und gibt $5 raus, um eben das Gesicht biometrisch zu erfassen. Anscheinend wollen die da Daten sammeln, damit eben diese Face-ID-Erkennung, diese 3D Facial Recognition. Ja, klappt die 3D-Gesichtserkennung. Jo, genau. Vielleicht gibt es die dann auch noch in einem Smartphone, das ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis hat, dann ist ja alles gut. Kurze Videoausschnitte der Bilderübersicht bei Google Fotos oder in der Bilderübersicht finde ich ziemlich irritierend. Ja? Also wenn ihr da dann in eurer Galerie guckt, in eurer Fotogalerie, dann seht ihr, dass die Videos, die dort gespeichert sind, eben anfangen sich ja, anfangen zu laufen sozusagen. Ja? Immer wieder so eine kurze Sequenz. Und ich glaube, was Nervigeres kann ich mir nicht vorstellen. Furchtbar. Ich hoffe, das kann man auch abschalten. Mal davon abgesehen, dass es natürlich auch wieder mehr Traffic verbraucht. Aber naja, wie gesagt, ich hoffe, das kann man abstellen. Ansonsten, werde ich das die Google-Foto-App wohl auch immer seltener benutzen. Mache ich sowieso, weil seit ich die schöne Galerie habe, die AI-Galerie von Huawei, habe ich überhaupt gar keine Lust mehr drauf und der Rest wird ja hier in der Originalauflösung bei mir gespeichert bei Amazon Fotos und Google Fotos wird eigentlich nur zum Teilen von Bildern genutzt, wenn die Auflösung so keine Rolle spielt, weil da wird natürlich die Auflösung massiv runtergerechnet von 48 Megapixel auf 16 Megapixel und dann auch noch stark komprimiert, sodass eben von einer, wie das heißt bei Google, High-Quality-Speicherung unbegrenzt natürlich nichts mehr übrig bleibt. Ich brauche unbegrenzte Speicherung von Fotos, das ist ganz klar. Und das ist dann eben bei mir bei Amazon. Und die Fotogalerie für die Bilder, die hauptsächlich die auf dem Smartphone gerade sind, nutze ich dann eben diese Gallery von Huawei, wobei ich da auch immer überlegen bin, ob ich da nicht die 2 Terabyte kurzerhand miete und dann auch die Fotos auf Huawei-Servern hochlade. Denn diese Gallery ist echt cool und hat auch sehr, sehr schöne AI-Funktionen drin. So, Honor 9X und 9X Pro sind jetzt auch offiziell. Und auch da hatte ich ja vorher nur so häppchenweise Gerüchtedaten. Ich habe hier jetzt nochmal die Auflösung des 9X und des 9X Pro. Ich werde mal jetzt nur die Daten vom 9X Pro aus raushauen, weil also die Preise vom Honor 9X fangen bei sage und schreibe 180 Euro an. Also ihr könnt euch schon mal ein Häkchen machen. Das geilste Smartphone für den Niedrigpreisbereich ist das Honor 9X bzw. 9X Pro. Aber ich bleibe jetzt mal bei den technischen Daten vom 9X Pro. Die anderen sind verlinkt. Könnt ihr aufrufen, da seht ihr auch dann die Daten vom 9X. 9X Pro hat ein 6,6 Zoll Display. Yay, ihr habt richtig gehört. 6,6 Zoll, 1080x2340 PFHD Plus Auflösung, wunderbar. IPS Display, 7 Nanometer Kirin 810 Prozessor, der fabelhafte Kirin 810 Prozessor, der dem Pendant von Qualcomm Snapdragon die Leviten lest. Ja, Wahnsinn, cool, der hängt den ab ohne Ende. 8 GB RAM sind drin, es gibt eine Version mit 128 GB und 256 GB. Die 48 Megapixel Kamera natürlich mit einem Ultra-Wide-Sensor mit 8 Megapixel und nochmal einem tiefen Sensor, diese Time-of-Flight-Kamera, die auch das Honor View 20 hat, mit 2 Megapixel Auflösung. Somit hat man also ein Triple-Cam, was eben eine ganz interessante Geschichte ist. Die Front-Facing-Kamera ist eine Pop-Up-Kamera, also ihr habt hier keine Notch oder Punch-Hole-Display oder ähnliches, sondern das geht über einen Pop-Up, 16 Megapixel. Und damit dürfte das vor allem für die Leute gut sein, die eben nicht so viel Selfies machen, und die Kamera sowieso nie ausfahren müssen, außer bei Videochat. Und dann ist es alles wunderbar. 4000 mAh Akku. Und EMUI 9.1 natürlich mit oder basierend auf Android Pie. Dann USB-C-Anschluss, Micro-SD-Karte ist möglich, bis zu 512 GB RAM. 3,5 mm Klinkensteckeranschluss, Bluetooth 5.0, NFC natürlich und auch ein FM-Radius eingebaut. Haha. Der Fingerprint-Sensor, der Fingerabdruckleser ist seitlich verbaut diesmal. Okay, gut, warum nicht? Und ja gut, die anderen Daten sind relativ identisch, 206 Gramm nur, was relativ gut ist. Gibt es in den Farben Night Black, Charm Blue und Charm Red. Die 128 GB Version kostet 285 Euro. Und die 256 GB Speicherversion, beide jeweils mit 8 GB Hauptspeicher, kostet 310 Euro. Wahnsinnig coole Preise. Genial. Also das Honor 9X Pro, der absolute Hammer, und das 9X, das Low-Cost-Gerät schlechthin. Ich finde es mal wieder sehr faszinierend. Und was Honor da hinbekommen hat, ja. Ein paar Angaben vermisse ich. Ich sehe jetzt nicht genau, ob das ein Dual-SIM-Gerät ist oder nur ein SIM, eine Single-SIM. Die Möglichkeit, hier eine SD-Karte einzusetzen, deutet wohl eher auf ein Single-SIM-Gerät hin. Aber wie gesagt, das ist noch nicht, das habe ich jetzt noch nicht bestätigt. Notch-freies Telefon, absoluter Low-Cost-Preis, der absolute Wahnsinn. Also ehrlich gesagt, auch wenn natürlich hier der Kirin-Prozessor im Honor View 20 deutlich schneller ist, also das ist ja der, sag ich mal, der Flaggschiff-Prozessor, ja, und das hier ist quasi der Midrange-Prozessor da drin, aber dieser Midrange-Prozessor ist so schnell, ich würde wahrscheinlich heute eher dieses Honor 9X wählen, weil es dann doch eine ganze Ecke günstiger ist. Wie gesagt, natürlich ist das Honor View 20 schon deutlich besser natürlich, aber trotzdem, hier ist, wenn man es preis-leistungsmäßig sieht, absolut sehr gut. Um es nur mal nochmal deutlich zu machen, wie den Prozessor, der Kirin 810, der ist schneller als der Snapdragon 730, also das Gegenstück, und ist sogar schneller als der Flaggschiff-Prozessor 2018, der Snapdragon 845. Der versägt den einfach so. Wahnsinn, das Teil. Cool. So, dann haben wir noch das Samsung Galaxy Note 10. Da gibt es die ersten Gerüchte. Was heißt die ersten Gerüchte? Da gibt es ja schon seit einiger Zeit jetzt wieder Gerüchte. Ja, ich weiß, Punch-Hole-Displays drin, was mich selbst überhaupt gar nicht stört. Okay, die Anordnung finde ich dumm. Die ist nämlich genau in der Mitte. Wo ist der Sinn von dies? Ja, muss ich das sagen. Warum ist die in der oberen Zeile in der Mitte und noch nicht mal ganz weit oben, sondern, also, okay, gut, ja, ich verstehe es nicht genau, richtig, okay, aber das Samsung weiß es. Ja, Samsung sind die Herrscher. Und das Galaxy Note 10 allerdings, momentan Gerücht, es soll keinen SD-Karten-Slot haben, keine Micro-SD-Karte. Das wäre ein Bruch mit den bisherigen Konventionen. Vor allem fragt man sich dann natürlich, wie groß ist da der Speicher? Ja. Zumindest da hat wohl Samsung mittlerweile was gelernt. Die Modelle fangen erst bei 256 GB erstmal an. Und das finde ich vernünftig, weil manchmal muss man auch die Leute zu ihrem Glück zwingen. Wenn sich jetzt jemand dieses so ein Gerät holt mit 128 GB RAM, der wird dann nicht mehr glücklich werden damit. Ja. Dass so viel Software wieder drauf gepackt ist und also vergessen wir es, ja. Deswegen finde ich das ganz okay. Da gibt es auch noch wahrscheinlich deutlich größere Versionen. Ich schätze auch, dass es eine 1-Terabyte-Version gibt. Ja. Und damit natürlich sehr vernünftige Preise, unbezahlbar, aber trotzdem. Ja. Snapdragon 855-Prozessor mit einem 6,3-Zoll-Display. So, und da sind wir an einem Punkt. Was war denn die Stärke von dem von diesem Galaxy Note immer? Das war ein großes Display mit einem S-Pen, der auch diesmal dabei ist. Und da konnte man dann hier Zeichnungen machen und so weiter und man hat ein großes Display gehabt. Jetzt hat bereits das Low-Cost-Modell 6,6-Zoll Display und viele andere haben 6,4-Zoll Displays. Und jetzt ist das Galaxy Note 10 mit den 6,3-Zoll schon ein Zwerg fast. Ja, also zumindest was solche Geräte anbetrifft, auf denen man auch produktiv arbeiten will. Ja, das ist schon seltsam anzusehen. Ja, keine Ahnung, warum die das gemacht haben. Wenn die ja schon hier so ein Punch-Hole machen, das heißt, dass das ganze Handy dann ein Display ist, warum macht man das dann auf 6,3 Zoll, wenn die anderen Hersteller bereits schon als normalen Taschenhandy ohne Business, ja, 6,6 Zoll machen? Da hätte man doch hier können einen 7 Zoll draus machen, durch das Punch-Hole-Display und quasi alles ein Display wäre das so klein wie das erste Galaxy Note. Ja, verstehe das gar nicht. Ah, okay, alles klar, gut. Ich sag ja, Samsung ist der Chef. Ja. Snapdragon 855 Plus, warum setzen die überall auf diesen übertakteten Prozessor? Das ist unglaublich. 8 GB RAM, das finde ich ein bisschen enttäuschend. Da hätte ich also 12 GB schon erwartet bei so einem Gerät. Ja, hat ja auch dieses ROG 2-Gerät. Ja, Micro-SD-Kern-Support, nein. 12-Megapixel-Kamera hinten, 16-Megapixel-Ultraweitwinkel und eine 12-Megapixel mit zweifach optischem Zoom. Da muss ich sagen, die Kamera hört sich ganz gut an. Ja, es sind nur 16 Megapixel maximal, aber dieser zweifach optische Zoom darf man wirklich nicht unterschätzen. Damit hat man so gut wie eine 24-Megapixel-Kamera und das ist schon mal nicht schlecht. Die Front-Facing-Kamera mit 10 Megapixel geht durchaus in Ordnung und ansonsten 3500 mAh Akku, das erscheint mir ein bisschen wenig, aber okay. Tja, so sieht's aus. Also können wir uns da auch was gefasst machen. Red will bei seinem zweiten Smartphone jetzt aber auch endlich mal was abliefern. Ja, zuerst gab es ja bei diesem Red Hydrogen gab es ja eine riesen Hypewelle, weil Red ist der Hersteller von diesen super professionellen Filmkameras, mit denen auch professionelle Filme gedreht werden. Ja, ich weiß, das braucht natürlich jeder. Aber was war da die Idee? Ja, also das ist das Profigerät und es hat auch bestimmt eine ganz geniale Kamera drin und überhaupt. Und ja, die Benutzer wurden sehr enttäuscht. Die technischen Daten waren, wie es so schön heißt, subpar. Ja? Also die waren noch unter den teilweise Midrange-Geräten zu der Zeit. Und die Kameras waren, naja, mittelmäßig, sagen wir es mal so. Aber der Preis war extrem hoch. Das ist natürlich keine gute Mischung, außer so ein paar Leute, die eben ganz wichtig im Profibereich ja ihre Visitenkarte zeigen wollten, haben sich das Gerät zugelegt, sonst war das Ding totaler Flop. So, jetzt kommt hier der zweite Versuch und das soll immerhin eine 8K-Kamera drin sein, ja, wenn ich das so richtig verstehe, sollen dann 8K Videos gedreht werden können, weil ansonsten wäre eine 8K-Kamera gar nicht mal so gut von der Auflösung her. Also wäre jetzt nicht das Allerbeste, ja, aber immerhin, wenn man das als Video aufnehmen könnte, dann sieht das wieder anders aus, wie da die Standbilder dann aussehen, wenn wir auch sehen. Mehr kann man nicht sagen, aber man versucht hier auch zu sagen, dass es also viel, viel besser sein soll als das Hydrogen 1, das Hydrogen 2. Mal gucken, ob sie es diesmal schaffen. Ich sag mal so, das wird bestimmt die letzte Chance sein für die Marke, noch einigermaßen ihren Ruf zu retten. Ansonsten sehe ich da schwarz, denn naja, also die Chancen bestehen, denn es wird wohl auch das Gerät von Grund auf neu designt werden und von entwickelt werden und oder wurde entwickelt. Und somit kann man sich vielleicht ja da mal überraschen lassen. Die App Sound Amplifier war nicht auf meinem Radar, bis sie jetzt redesigned wurde. Nicht, dass ich die brauchen würde, aber das ging irgendwie deswegen wohl auch an mir vorbei. Die Idee da hinten dran ist aber sehr, sehr, sehr gut. Es gibt viele Leute, die haben Hörprobleme. Und für diese Leute ist so eine App gar nicht so schlecht, denn damit kann man die Kopfhörer beispielsweise nutzen. Oder muss man natürlich die Kopfhörer nutzen. Und dann wird der Sound, also die Geräusche, die von außen kommen, um ein Vielfaches verstärkt. Und damit können schwerhörige Personen eben deutlich besser hören. Jetzt gibt es aber auch natürlich verschiedene Arten der Schwerhörigkeit, beispielsweise wo nur bestimmte Frequenzen kaum zu hören sind. Ja. Andere Frequenzen wären dann sehr, sehr störend, wenn die einfach nur alles nur laut wäre, dann würde das teilweise auch gar nicht viel bringen, weil die anderen Frequenzen ja dann wieder überlagert werden. So, und da wurden jetzt eben Filter eingebaut, so dass man auch Töne quasi hervorheben kann und andere in den Hintergrund schieben kann, so dass man eben tatsächlich das, was man hört, auch verändern kann, auch anpassen kann. Störende Geräusche ausblenden, Sprache beispielsweise nach vorne bringen und diese Algorithmen, die da am werkeln sind, wie man es von Google nicht anders gewohnt ist in diesem Bereich Algorithmus, natürlich sehr, sehr gut. Diese App ist tatsächlich von Google und ich muss sagen, für, wie gesagt, Leute, die da Schwierigkeiten haben, können da wirklich einen sehr großen Nutzen davon ziehen. Falls ihr da Probleme habt, lad die euch mal runter, die ist kostenlos und dann könnt ihr das mal sehen. Ich wüsste zwar auch noch eine Aufgabe für Menschen ohne schlechtes Gehör, die könnten das Teil nämlich nehmen, um jemanden auf größere Entfernung zuzuhören, ne? Das würde vielleicht auch gehen. Ich habe nichts gesagt. IFTTT ebenfalls mit neuen Klamotten, aber weniger Funktionen. Das ist keine gute Nachricht. Schön sieht die App aus, aber leider wurden einige Funktionen gestrichen. Ich glaube, das ist schon ein Gang in die Richtung, weil IFTTT wohl bei der nächsten Android-Version etliches an Funktionen verlieren wird und auch alle anderen Apps, die in dieses Genre hauen. Da hat man dann eben zumindest mal durch das schönere Design wieder die User doch etwas besänftigt, denke ich mal. Da werden einige Funktionen werden durchaus vermisst werden und in Zukunft, da machen wir uns nichts vor, werden auch noch weitere Funktionen wegfallen bei IFTTT. Das ist nicht die Schuld der Entwickler, sondern das ist die Schuld von Google, die immer restriktiver werden. Neues Nvidia Shield ist ebenfalls aufgetaucht. Nvidia Shield TV, also eine Set-Top-Box für das Fernsehgerät, auch wenn das TV heißt. Nein, es ist kein Fernseher von Nvidia, aber eine Box dafür. Und da dürften einige Leute hellhörig werden jetzt. Bei der FCC ist das, wie gesagt, aufgetaucht. Und es wird einen neuen Tegra-Prozessor haben und auch Android 9.0. Noch gibt es kein Veröffentlichungsdatum, möglicherweise auf der CES im Januar. Das wird sich dann zeigen. Und der neue Prozessor ist der Tegra X1T210B01. Für die Leute, die was damit anfangen können, ich konnte es nicht. Aber naja, okay. Preis weiß man natürlich auch noch nicht, ganz klar. Das alte Shield TV ist für $180 momentan noch immer im Verkauf. Sicherlich wird das Neue dann etwas höher liegen, aber es zeigt zumindest, dass Nvidia in diesem Bereich weiterhin aktiv bleibt. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen, dass hier auch noch ein weiterer guter Mitbewerber für diese Set-Top-Boxen, weiß nicht, ob das gut ist oder ob das gewollt ist von Nvidia, wenn man sagt Android-TV-Box, ja, die nennen es ja Shield-TV, ja, nicht Android-TV, aber ich denke, man kann durchaus sagen, das ist Android-TV. Ja. TV, ja, das wirkliche TV, das Honor ja vorgestellt hat, das Honor Vision TV, da sind jetzt neue Infos rausgekommen, und zwar dieses TV wird eine Pop-Up-Kamera haben, also eine ausfahrbare Kamera. So sieht's aus. Und die Idee finde ich eigentlich nicht schlecht. Erstmal, wenn die eingefahren ist, ist die ja schon mal mechanisch blockiert. Das heißt, man weiß, hier kann jetzt kein Bild aufgenommen werden. Fährt sie raus. Dadurch, dass die dann eben integriert ist, kann man wunderbar Videochats damit machen. Man hat ja schon gesagt, dass das ganz tief verwurzelt ist mit dem Smartphone und mit Android. Ja, über dieses Hongmeng-System. Das ist nämlich das System, was aus diesem TV eingesetzt wird. Damit kann ich mir vorstellen, dass es doch einfach wird, hier endlich mal die Videotelefonie ein bisschen weiter nach vorne zu treiben, zumindest in China, da sind die Menschen eben schon so ein bisschen weiter, was das Denken betrifft. Bei uns weiß ich nicht, man hat hier so eine allgemeine Abneigung, habe ich das Gefühl, gegen Videotelefonie. Es ist, man tritt lieber jemanden persönlich unter die Augen als über ein Videobild, ja. Weil man denkt, dass man in der Natur irgendwie sich anders präsentieren kann. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ihr könntet das viel besser machen über die Übertragung, ja, über Video. Da kann man viel tricksen. In der Natur könnt ihr gar nichts mehr tricksen. Da sieht man eure Falten trotzdem, Mädels, ja. Ganz einfach. Dieser Chip wird 8K-Auflösung, der da verbaut wird, in 30 Frames pro Sekunde beziehungsweise 4K-Auflösung in 120 Frames pro Sekunde darstellen können, ist damit natürlich mehr als ausreichend für alle möglichen Darstellungen und Arbeiten in diesem Bereich. Das Gerät, jetzt sind auch die Preise raus, ja, wird 1453 US-Dollar kosten. Damit sind natürlich die Träume zerstört, die jetzt einen Honor-mäßigen Super-Niedrigpreis erwartet haben. Aber man muss auch sehen, dieses 55-Zoll-Gerät ist natürlich durch die Möglichkeit der 8K-Darstellung, also 8K-Video, dann schon doch preislich der Konkurrenz um Längen voraus. Also die Geräte kosten wesentlich mehr, die das können. Zusätzlich natürlich zu diesen genialen Möglichkeiten der totalen Integration in Android Smartphones, ja, Wahnsinn. Dieser neue Chip, der Hongwu 818, der verbaut wird, wurde in Partnerschaft zwischen Huawei und Baidu entwickelt, und zwar speziell für diese Smart-Screen-Produkte. Ganz interessant. Ich denke, da wird man noch international was davon hören. Momentan ist das Gerät natürlich nur für den chinesischen Markt gedacht. Hoffentlich bringt Honor dieses Gerät mal raus. Das würde doch mein nächster Fernseher werden, denke ich, ja. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Neues Pixelbook, je nachdem, wie man das sagen will, ja, das ist aufgetaucht, natürlich auch wieder bei der FCC. Noch weiß man da gar nichts wirklich davon. Was ist da los? Jetzt fängt das große Rätselraten an. Man erwartet, dass das dann eben zusammen mit dem Pixel 4 vorgestellt wird. Oh, ich kriege immer so ein Kratzen im Hals, wenn ich das sage. Also ich sag's jetzt nicht mehr. Das ist so eine Blamage. Also Pixelbook 2, da weiß man jetzt noch gar nicht genau, wie man das jetzt einordnen soll. Angeblich werden ja keine solchen, also keine Tablets mehr hergestellt. Wie das jetzt aussieht, ist das jetzt ein Chromebook? Keine Ahnung. Ja, laut dem Listing wäre es wohl kein neues Chromebook. Also was ist es dann? Ist das vielleicht jetzt ein, Achtung, ein Pixelbook mit Android drauf? Ist das der Grund, warum Android Q einen Desktop-Modus hat? Wer weiß, wer weiß. Fragen über Fragen und die Antworten, die werden wir irgendwann häppchenweise wieder von Google bekommen. Ja. Lineage OS, oh weia, stellt den Support für Nexus 4 und das Samsung Galaxy S9 ein. Traurig, traurig, traurig. Schade, dass der Support für das Nexus 4 eingestellt wird, aber ja, okay, sind wir mal ehrlich. Es ist ja schon eine ganze Ecke alt, ja. Und neu hinzugekommen sind jetzt zwei Anwärter. Das dürfte einige freuen. Ja. Zunächst mal ist das Xiaomi Redmi Note 7 Pro hinzugefügt worden. Yay! Das dürfte doch einige Fans haben. Euphoria dürfte bei uns so gut wie unbekannt sein. Das Asus Zenfone Max Pro M1, auch das sehr interessant. Und last but not least, das Huawei Honor 5X. Wow! Also wenn ihr ein 5X habt, dann könnt ihr jetzt auch hier das Lineage OS draufknallen. Irre. Nicht schlecht, nicht schlecht. Huawei verkauft 2 Millionen Nova 5 Telefone in einem Monat. Tja, da kann ich nur sagen, USA Mission failed. Genau in diesem Zeitraum ja, war ja das, jetzt ist es ja schon wieder so ein bisschen abgeebbt, ja, nachdem USA so zurückgerudert ist und wir gesehen haben, ne, die eigenen Firmen werden hier massiv geschädigt. Ist das Ganze jetzt sowieso interessant geworden. Aber zu dieser Zeit, als das herauskam, dieses Nova 5 und 5i, da war es ja mittendrin und da hätte man meinen können, dass die Leute sagen, ja, nee, also ich hole mir das lieber nicht mehr, weiß, was da kommt. Ne? Ja, von wegen 2 Millionen Einheiten in einem Monat. Und das ist schon sehr faszinierend und dann das knüpft dann eben direkt an die Erfolge des Vorgängers an, was eben sehr schön zu sehen ist. Es ist aber auch ein schönes Teil und auch das hat diesen wahnsinnigen Kirin 810 Prozessor drin und eine ganz verrückte Farbe gibt es da, dieses Grün, Wahnsinn, gefällt mir sehr, sehr gut. Schade, dass das das Honor View 20 nicht in dieser Farbe gab. Nun gut, also, Huawei ist unbeeindruckt, kann man sagen, gar nicht übel. So, jetzt komme ich mal zu der Community, es gab nicht viel und das hat einen Grund, denn Hitze. Also ich habe hier mich so gut wie gar nicht blicken lassen. Ich habe zwar gelesen, keine Angst, ich lese immer alles, was in der Community geschrieben wird, aber ich konnte einfach nicht aktiv werden. Ich habe mich von der Couch zur Klimaanlage und zurückgeschleppt. Ja. Das Wetter ist nicht für mich. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, wenn die Natur gewollt hätte, dass ich bei 40 Grad oder auch nur bei 30 Grad im Schatten schmore, dann wäre ich in Afrika geboren worden und nicht in Mitteleuropa. Ja, jetzt ist Mitteleuropa ist irgendwie so im Norden von Norwegen. Ich drehe durch und übrigens ist das jetzt auch bestätigt worden. Ja, die Forscher haben jetzt eine Karte gezeigt, auf der die Klimazonen sich also quasi jetzt verschoben haben das, was ich ja auch schon längere Zeit vermutet habe, ne, was aber natürlich eine Spekulation war, im Prinzip jetzt durch die Wissenschaft bewiesen, ja, ne, die Spekulation von Rio, ne, ist Wissenschaft von morgen, genau. Und da könnt ihr sehen, dass die Klimazonen sich verschoben haben. Das heißt, Mitteleuropa ist jetzt quasi, fängt jetzt quasi bei Norwegen an. Und entsprechend ist da natürlich die Klimazone von Afrika auch nach oben gerückt. Und auch nach unten gerückt. Denn auch die gemäßigte Klimazone im südlichen Bereich ist weiter südlich gerückt. So dass wir also jetzt ein breiteres Band haben, wo als nicht mehr komfortable Wohnzone eingestuft wird. Und wisst ihr, das finde ich zum Kotzen. Ich bin ein temperaturempfindlicher Mensch. Ich finde dieses Wetter einfach nur zum Kotzen. Deswegen habe ich mir selbst Hitze freigegeben in der Community. Ich konnte einfach gar nicht mehr. In den letzten 2 Tagen hat sich etwas abgekühlt. So dass ich zumindest mal wieder einigermaßen denken kann, aber wenn es so heiß ist, ich kann nicht schlafen, ich kann nicht denken, ich kann gar nichts machen, ich bin außer Kraft gesetzt. Ja. Und die Klimaanlage hat mir den Hintern gerettet, die benutze ich ja nur wegen dem hohen Energieverbrauch, nur wenn es nicht mehr anders geht. Aber Leute, ich sag euch eins, heute eine Wohnung zu kaufen ohne Klimaanlage ist Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist das Wichtigste, was man mittlerweile in der Wohnung braucht, eine Klimaanlage. Ja. Irre. Jedenfalls gab's wenigstens noch ein paar Nachrichten in der Community. Anscheinend waren auch einige andere zu warm. Es ging wieder um die Launcher. Da ging einfach die Diskussion nochmal weiter. Wo ich dann auch, das war sonntags, da gibt's ein großer Gap, ja, eine große Lücke, muss ich das sagen, ja, also von Montag bis Freitag wurde da nichts gepostet. Am Freitag hat dann der, hat dann der Chris geschrieben, noch Pokémon Go has been invaded by Team Rocket. Genau, die sind nämlich auch aufgetaucht. Allerdings hat diese Invasion ohne mich stattgefunden, denn auch als eingefleischter Super-Über-Pokémon-Spieler, der gerne die Hälfte seiner Zeit, die ihm zur Verfügung steht, damit investiert, in der Stadt rumzulaufen und Pokestops abzugrasen und in Arenen zu kämpfen, ja, auch noch nach 3 Jahren, ist nicht so wahnsinnig, dass ich bei diesem Wetter rausgehe. Bei diesem Wetter ist mir Pokémon und Team Rocket und alles egal. Okay? Egal. Und deswegen habe ich das auch noch nicht, habe ich hier auch noch keinen Kontakt mit Pokémon Go, Team Rocket gehabt oder Team Rocket Go nennt sich das ja, genau. Hm. Naja. Mir fehlen schon wieder die Worte, ja. In dieser Sparte. Launcher kam dann nochmal vom Andy. Ich denke, für Anfänger kann die große Mod-Fähigkeit von Android auch eine Hürde sein. Siehe zum Beispiel Comic Sans Font oder Sans Font in früheren Samsung-Telefonen. iPhone ist da ja restriktiver, dass man sich die UI kaputt basteln kann. Muss jeder für sich selbst abwägen, ob er mehr Freiheit und dadurch mehr Verantwortung mit der Anpassung haben möchte. Nicht jeder mag diese Vielfalt. Also ich weiß nicht, was du gegen Comic Sans hast. Alle hauen auf Comic Sans rum. Ich liebe diesen Font. Den stelle ich absichtlich in meinen Geräten ein. Ja, so ist es. Comic Sans forever. Ja, so sieht's aus. Was kann man, was ihr habt, der ist doch schön, der Font. Ja. Nicht jeder muss ja das einstellen, was irgendein Designer gut findet. Ich finde die meisten Designer finde ich scheiße. Ehrlich. Und Comic Sans ist cool. Okay? Also, ja, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man hier auch seine eigenen, dass man die Schriftarten einstellen kann, die man will. Und da habe ich momentan auch ein Problem, so eine schöne Schrift zu finden. Allerdings gibt es auch eine Open-Source-Variante, die auch schon bei mir auf dem Linux drauf ist und auch tatsächlich auch genutzt wird. Ja, so ist es. Comic Sans und Derivate sind cool. Außerdem noch die Anmerkung von Andy. Nova ist ein toller Launcher. Das kann ich nur bestätigen. Das war auch auf dem Pixel mein Lieblingslauncher. Den Huawei Launcher finde ich aber für mich persönlich über jeden Zweifel haben. Der hat es da bei mir dann das Nova wieder abgelöst. Weil ich den einfach für mich persönlich perfekt finde. Der Spike sagt dann auch, stimme zu, hab auch den Nova, hatte damals immer den Apex, den hatte ich schon lange nicht mehr drauf, früher haben die sich beide nicht viel genommen, aber der Nova hat aufgeholt. Man sollte schon mit den Optionen vertraut sein und wissen, was man tut. Anfänger geben hier schnell auf und stellen wieder den Integrierten ein. Das stimmt allerdings, ja. Also die Einstellungsmöglichkeiten sind für viele sehr verwirrend und damit wird auch, sagen wir mal, das Vorgegebene dann wieder recht interessant. Komischerweise, obwohl ich alles andere als ein Anfänger bin, finde ich, wie gesagt, auch manche Launcher recht cool. Es mag aber auch deswegen sein, weil ich mir halt ein Handy auch wegen dem Launcher kaufe. Ja, das ist für mich ein essentieller Bestandteil des Betriebssystems. Das Einzige, was ich nämlich nicht besonders mag bei solchen Launchern wie Nova, dass dann wiederum mehr Speicher verbraucht wird, mehr im Hintergrund arbeitet und man quasi den Restmüll von dem Stock-Launcher, also von dem Launcher, was gerade auf dem Gerät drauf ist, mitschleppt. Das macht sich vor allem bei diesen Geräten bemerkbar, die eben besonders üppiger Launcher haben, wie eben Samsung, ja, da schleppt man diese ganze Altlasten mit, plus noch den neuen Launcher und das ist dann wiederum eine andere Geschichte. Deswegen ist bei mir zum Beispiel so, kauf mir keinen Samsung, weil der Launcher ist unter aller Sau, finde ich, also ich persönlich, ja, wohlgemerkt. Andere Leute sehen das eben wieder ganz anders, die sagen, was ist denn das für ein Müll, was ich da drauf habe, ne, so hier dieser Stock, eben nicht Stock, sondern dieser Huawei Launcher beispielsweise oder Magic UI. Und klar, ist mir schon klar, nur das ist eben genau das, ich kaufe mir ein Handy auch nach dem Launcher, nach dem System, nach dem Android, das da drauf ist und das ist bei mir ein wichtiger Punkt. Vielleicht habe ich deswegen auch weniger Verlangen, einen anderen Launcher zu machen. Beim Pixel habe ich nur deswegen das gemacht, weil Google hat sukzessive den Launcher, den Stock Android-Launcher kaputt gemacht. Das war nicht mehr das, was ich wollte. Das war nicht mehr das Gerät, das ich gekauft habe. Es fand ich wirklich eine Katastrophe mit der Zeit. Und dann habe ich gesagt, nee, also hier, ich mache mal den Nova drauf. Und dann hat das ausgesehen wie der Stock-Android-Launcher, als er noch gut war. Also für mich. Muss man ja immer wieder dazu sagen, ja? Weil das ist sowas, wie wenn man zu jemand sagt hier, ne, ey, deine Hose sieht scheiße aus. Ja, das ist natürlich Geschmackssache. Die Hose ist vielleicht sau cool und modern und ist ein Designerstück und ich finde sie trotzdem Mist, ja. Und umgekehrt, ja, so ist es, ja. Also ich finde zum Beispiel diese Hose, weiße Turnschuhe-Kombi, die momentan von Michael Michalski getragen wird, finde ich sehr genial. Also wunderbar, das ist irre, super cool. Wenn ich die Kohle hätte, würde ich mir genau dieses Outfit holen. Ja? Aber das mit den weißen Turnschuhen beispielsweise finde ich sehr cool. Anzug und weiße Turnschuhe ist einfach genial. Das ist ein unverkennbares Zeichen, ja, sowas setzt man, ja, das ist richtig gut, andere finden es dann zum Beispiel schlimm, ja, und so ist es nun halt mal mit Geschmäcker. So, dann komme ich jetzt auch zur App der Woche, und das wurde Third Miracle. Third Miracle ist ein rundenbasiertes Strategic Roleplay Game, also ein strategisches Rollenspiel, Third Miracle, und hat eine wunderbare, schöne Grafik, super süß, ja. Hauptchar ist gleich schon mal so ein Catgirl, 100 Punkte, Spiel hat gewonnen, App der Woche, ist ganz klar. Also, ne? Leute, liebe Entwickler, ihr wisst, was ihr machen müsst, wenn ihr haben wollt, dass ein Spiel App der Woche wird. Ein super süßes Catgirl als Cover euer Spiel benutzen und dann habt ihr schon gewonnen. Ja, so, ich bin doch einfach gestrickt, oder? Ja? Nein, aber das Spiel ist wirklich super cool. Da gibt es noch sehr viel mehr Gründe, warum das App der Woche geworden ist. Zum Beispiel, weil dieses Spiel zurzeit nur 1,69 Euro kostet. Müsst ihr euch aber beeilen. Ich glaube, das geht nur noch einen Tag. 1,69 Euro, danach kostet 3,99. Der Preis 3,99 wäre super gut. 1,69 ist es noch viel besser, klar. Dann auch, weil dieses Spiel konsequent keinerlei In-App-Purchases hat. Also, das ist etwas, was wirklich schon in dem Rollenspielbereich auf Android absolut selten ist. Ein echtes Rollenspiel, wo ihr nichts nachkaufen müsst, um eure Abenteuer zu bestehen. Wie genial ist das? Eigentlich schon ziemlich traurig, dass man das als Pluspunkt herausheben muss. Eigentlich sollte es immer so sein. Ja? Aber die Realität ist eben, dass es eben nicht so ist. Und deswegen ist das schon mal ein riesen Pluspunkt gewesen. Die Grafik ist super süß und super schön gemacht. Auch da gibt es nichts dran zu deuteln. Auch der Sound ist super gemacht. Die Spielmechanik ist für, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, ist für Strategiefans oder für Strategiefans durchaus okay. Ich bin kein Strategiefan. Ja, und deswegen habe ich so meine, ja, sagen wir mal, Schwierigkeiten damit. Ja, aber ich sehe schon, dass es, also schon eindeutig, dass das gemünzt ist für die echten Strategiespieler. Und da, das ist ja auch Sinn der Sache bei diesem Game. Ja. Der einzige Kritikpunkt, was die Grafik anbetrifft, ist vielleicht die teilweise etwas komisch anmutenden Animationen. Da war wohl der Sinn dahinter, dass die sehr realistisch aussehen sollten, aber durch diesen Realismus genau umgekehrt wirken. Ja, denn Anime-Chars, die sich realistisch bewegen, ist so ziemlich daneben. Also von daher kann man da jetzt leider, muss man da leider ein kleiner Abzug machen. Allerdings ist es im Kampf selbst nicht störend. Nur bei den Zwischensequenzen beispielsweise kommt es richtig zum Tragen. Ansonsten ist es ziemlich unkompliziert. Ja, ja, was soll man noch sagen dazu anders? Außer das Spiel braucht 2,5 GB Speicher. Ja, also mindestens. Das heißt, da könnt ihr schon sehen, ja, es ist schon etwas anspruchsvoller. Das Spiel gibt es in Englisch, ist aus Korea. Gibt es natürlich auch eine koreanische Version, aber ich denke mal, die wird für die meisten jetzt nicht sehr interessant sein. Deswegen die englische Version. Eine deutsche Version gibt es leider noch nicht. Aber das kann man, glaube ich, auch noch verschmerzen, sofern man eben dem Englischen mächtig ist. Sehr schön, wie gesagt, gemacht, auch der Sound. Und ja, es ist einfach so, wie ein Spiel sein soll, ein Strategiespiel für einen Vollpreis. Also wenn das Spiel von Squaresoft kommen würde, dann würdet ihr bei der Qualität mal wieder so 15 bis 20 Euro hinblättern. Im Moment für 1,69 Euro und Regulärpreis für 3,99 Euro, da kann man nur eins sagen, kaufen. Third Miracle Turn-Based SRPG. Das ist das Catgirl mit den roten Augen. Mhm, genau. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit in der Community auf Line. Genau, die Line Messenger Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Da freue ich mich immer drüber. Aber ich verzeihe euch, wenn es wieder zu heiß wird. Ja, was soll man denn machen? Und auch ich bin dann eben nicht so aktiv. Und ja, bevor ich hier wieder einen meiner berühmten Wutanfälle bekomme, lass ich es dann lieber. Wenn es so heiß ist, passiert es nämlich dauernd. Und dann ist es wieder für alle die beste Lösung. Aber ihr könnt trotzdem hier natürlich aktiv sein, ganz klar. Und deswegen guckt da, und den Link findet ihr auch auf uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Dort gibt es auch Links zu den Themen und weitere Informationen. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! World.